machst, dann haben wir's geschafft. Panikmache schürt die Angst, die Gefahr scheint nun gebannt. Visionen von der Apokalypse wären Vergangenheit. Und keine Macht der Welt kriegt uns mehr entzweit. Risiko, Faktor 1x. Apokalypse ungewiss. Nach vorne, ohne Kompromiss. Auch wenn die Zukunft ungewiss. Wenn du auf Erlösung hoffst, dann wartest du umsonst. Wir sollen dir vergeben, du verdienst, was du bekommst. Die Propheten sind sich sicher, bis die Sonne neu erscheint. Reich mir eure Hände, wir sind im Rhythmus vereint. Risiko, Faktor 1x. Apokalypse.